Português do Brasil. Brasil, aqui vou eu. Auch hier sind die meisten Wörter sowohl in Portugal als auch in Brasilien üblich. Ich sage Ihnen deshalb wieder nur, welche Wörter rein brasilianisch sind. Tipp, Vorschlag. A dica. Vorhaben. Pretender. Nordosten. O Nordeste. Kolonial. Kolonial. Historisches Gebäude in Brasilien. O Casarão. Palme. A Palmeira. Wanderung. A Caminhada. Nationalpark. O Parque Nacional. Süden. O Sul. Natur. A Natureza. Flora, Pflanzenwelt. A Flora. Fauna, Tierwelt. A Fauna. Faulenzen, rein brasilianisch. Ficar de papo pro ar. Liegend. Deitado. Hängematte, rein brasilianisch. A rede. Einladung. O convite.